am Titisee, wo dunkle Tannen stehen, da ist es schön, da ist es schön. Im Höllertal auf Bühlerhöhe, bei Hirschen und bei Rehen, da ist es schön, da ist es schön. Einsam sind viele Wege in diesem Land, gemeinsam wollen wir sie gehen, Hand in Hand. Bei Regen, Sonne oder Schnee, im Tal und auf den Höhen, da ist es schön, so wunderschön. Komm mit mir, ich zeig es dir. Das schöne Land gesehen, wo Schwarzwaldhäuschen stehen, gehst du zurück, gehst du zurück. Denn so ein kleines Schwarzwaldhaus, das suchen wir uns aus, für unser Glück, für unser Glück. Einsam sind viele Wege in diesem Land, gemeinsam wollen wir sie gehen, Hand in Hand in Hand. Bei Regen, Sonne oder Schnee, im Tal und auf den Höhen, da ist es schön, da ist es schön. Komm mit mir, ich zeig es dir. Komm mit mir, ich zeig es dir. Komm mit mir, ich zeig es dir.